Abschnitt 7 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das grüne Zimmer, zweiter Teil. Es war umsonst, und kaum hatte er lange genug gelegen, sich nicht mehr um das nun einmal Geschehene zu ärgern, als das Winseln von Neuem begann. Wieder sträubte er sich gegen die Macht der Umstände. Er musste noch einmal aus dem Bette, den dritten Hund hinauszuwerfen, und selbst nach seinem Regenschirm tappte er jetzt umher, unter dem Bette, ehe er sich nun wieder hinlegte, umherzufühlen, ob nicht etwa noch solch eine kleine, entsetzliche Bestie darunter versteckt sei, die nur auf den Augenblick seines Einschlafens mit boshafter Sicherheit warte. Er konnte nirgends mehr etwas entdecken. Stroh lag noch überall, aber kein Hund, und den Schirm an das Bett lehnend, wie in Vorahnung eines neuen Unheils, hatte er sich eben umgedreht und auf seine Lagerstätte gesetzt, die Beine dann heraufzuziehen unter die Decke, als ein neues Rascheln, dem bald darauf das unselige Winseln folgte, ihm in Verzweiflung die Jagd aufs Neue beginnen machte. Wohl suchte er jetzt seine Schwefelhölzchen vor, dem Reste dieser unseligen Nachtlärmer auf die Spur zu kommen. Er fand sie, aber er hatte kein Licht mehr daran zu entzünden und fürchtete sich auch, in dem vielen zerstreuten Stroh umherzuleuchten. Vielleicht konnte da Feuer entstehen, und das war alles, was ihm noch gefehlt. Mit dem Stocke stieß er jetzt in alle Winkel und Ecken, unter dem Bette nach jeder Richtung hin, unter die Kommode, an deren scharfer Kante er sich das Schienbein beschädigte, und unter den Kleiderschrank, gegen den er mit dem Knie so heftig anrannte, dass er gegründete Ursache zu haben glaubte, den Schwamm zu befürchten. »Vier junge Hunde«, murmelte er dabei leise vor sich hin, »wo nur die Alte steckt, oder ob sich die am Ende auch noch meldet?« Vier solche kleine maliziöse Tölen, und wenn sie sich nur wenigstens gleich alle auf einmal gemeldet hätten, dann könnte ich jetzt wenigstens schon eine Stunde schlafen. Außerdem werde ich mir wohl hier den Tod an den Hals holen, mit meiner dünnen Kleidung und dicken Leber, wenn ich nur den Doktor hier hätte, setzte er mit einer Art Ingrimm hinzu, als er sein Lager wieder suchte und sich laut aufseufzend zurück auf das Kissen warf. »Armer Kommerzienrat, deine Ruhe sollte nur von entsetzlich kurzer Dauer sein, denn noch war er nicht einmal in seine Lieblingsstelle gerückt, als das jetzt förmlich unheimlich werdende Winseln von Neuem begann. Wie von einer Natter gestochen, sprang er im Bette empor. Fast unwillkürlich suchte auch die Hand nach seinen Pistolen, die er gewohnt war, über seinem Bette zu wissen, wenn ihm die Erinnerung daran auch einen Stich durchs Herz gab, suchte nach dem Klingelzuge, Hilfe herbeizuholen gegen solche Qual. Weder das eine noch das andere war zu fühlen. Nichts als die kahle, schräge Wand. Und eiskalt lief es ihm bei dem Gedanken über den Rücken, dass er es doch am Ende hier mit etwas Übernatürlichem zu tun haben könne, in dem fremden alten Gebäude. Aber die jungen Hunde waren doch von Fleisch und Bein gewesen. Hatte er nicht das warme, weiche Fell in seiner Hand gefühlt bei ihnen allen? Und wo kam jetzt der neue Zuwachs her? Welchen Winkel im Zimmer musste er übersehen haben? Und blieb es nicht rätselhaft, dass sie sich nur immer so lange stillhielten, bis er eben wieder im Bette lag? Er wollte es jetzt durchsetzen und die kleine Kröte winseln lassen, solange es ihr beliebte, wickelte sich demzufolge entschlossen in seine Decke, aber Er war nicht imstande, es durchzuführen. Der feine, winselnde Ton drang ihm durch Mark und Bein, und er musste zuletzt wieder heraus, sie den anderen nachzuschicken, um wieder und wieder dasselbe Spiel zu erneuern. Wie der unerschöpfliche Hut eines Taschenspielers, der Bouquets und Karten, Perücken, Eier und Taschentücher ausspeit in ununterbrochener Reihe, so lieferte das lockere Bettstroh junge Hunde. Und der Kommerzienrat, denn man gewöhnt sich ja an alles, der es zuletzt anfing, ganz in der Ordnung zu finden, dass er sich die Nacht damit beschäftigte, junge Hunde aus der Tür zu werfen, tröstete sich beim 9. mit dem Gedanken, dass er noch nie gehört habe, wie eine Hündin mehr als 9 Junge gehabt, und beruhigte sich beim 10. damit, dass er zugab, sie könnten von 2 Hündinnen herrühren. Halb im Schlafe, denn er wurde nach und nach müde von der ungewohnten Arbeit, stand er auf, wenn er die furchtbaren Laute hörte, griff unter das Bett, zerrte die immer stärker winselnde Bestie bei den Ohren vor und setzte sie in einem schon kaum mehr bewussten Zustande an die Luft, bis sich die andere meldete. Erst mit dämmerndem Morgen sollte er Ruhe finden. Der halbe Hausknecht von gestern Abend kam schwerfällig die Treppe heraufgeschlurrt, gerade als der Kommerzienrat den 17. aus der Tür schleuderte. »Da«, schrie er dabei, »habt ihr noch einen, und der nächste, der mir nun noch in die Kammer kommt, den werf ich aus dem Fenster, so wahr wie ich Hieronymus heiße. Ist das hier ein Gasthaus für anständige Reisende, wo die Kammer von Hunden wimmelt?« Und die Tür zuschlagend, dass die Fenster klirrten, warf er sich wieder ins Bett und hörte nur noch, wie der Hausknecht den kleinen Köter aufgriff und streichelte und liebkoste und dann langsam mit ihm den Gang zurücktappte, wie er gekommen. Weiter vernahm er nichts. Seine Müdigkeit gewann endlich die Oberhand und er sank in einen festen, fast krankhaften Schlaf, aus dem ihn der Hausknecht später, zu der gegebenen Stunde, kaum wieder herausrütteln konnte. »Da ist schon wieder einer«, sagte er noch im Traume, der ihn auch selbst die wenigen Stunden hindurch verfolgt haben musste. »Satansbestie, Kleine, wenn ich dich jetzt nicht...« »Papelt der Irre«, sagte der Hausknecht ruhig, seine Operation, ihn munter zu bekommen, an ihm wiederholend. »Hey, holla, der Kaffee ist auf dem Tisch und die Post wird gar nicht mehr so lange bleiben.« »Wer ist auf dem Tische?« fragte der Kommerzienrat, plötzlich munter werdend und sich wie aus einem Pistol geschossen in seinem Bette aufrichtend. »Heilige Mutter Gottes«, setzte er dann stöhnend hinzu, als ihm die Erlebnisse der letzten Nacht wieder in der Erinnerung auftauchten. »Bin ich nicht am ganzen Leibe wie gerädert und zerschlagen? Und deshalb habe ich die Post weiterziehen lassen, hier eine ordentliche Nachtruhe zu halten. Und nun? Aber der Mamsell will ich meine Meinung sagen. Wo ist die Mamsell?« Der Mann aber, an den er die Frage zu richten gedachte, hatte sich, nachdem er seine Pflicht erfüllt und den kuriosen Reisenden geweckt, dessen Kleider gereinigt auf dem Stuhle lagen, dessen Stiefel blank und blitzend vor dem Bette standen, wieder zu seinen anderen Geschäften zurückgezogen, und dem Kommerzienrat Mahlhuber blieb nichts übrig, als seinen Grimm noch auf kurze Zeit zu verbeißen und sich vor allen Dingen in die Kleider zu werfen. Himmel, wenn er den Postwagen versäumte und am Ende gezwungen gewesen wäre, noch eine Nacht in diesem Hause, in dieser entsetzlichen grünen Stube zuzubringen, aber er hatte noch Zeit genug und den dienstbaren Geist, der in Erwartung eines Trinkgeldes heute Morgen sehr flink bei der Hand war, wieder heraufrufend, ließ er ihm das Gepäck hinunter ins Packzimmer tragen, damit es gewogen und weiter befördert werden konnte. Den Leuten unten aber, und besonders der Mamsell, wollte er einmal tüchtig seine Meinung sagen über eine solche Behandlung. Er hatte sich den Rock schon bis oben hinauf zugeknöpft, recht entschlossen und determiniert auszusehen, und ging wirklich ein paar Mal in seinem kleinen Zimmer mit schnellen Schritten auf und ab, die Zornesworte sich zu wiederholen, die er gegen sie auszuschleudern gedachte. War das eine Behandlung für einen anständigen Mann, den Kommerzienrat aus dem Spiele zu lassen? War es nicht niederträchtig, einem Kranken den so nötigen Schlaf förmlich abzustehlen, indem man nicht etwa Hunde zu ihm ins Zimmer tat, nein, ihn förmlich in eine ganze Sammlung von kleinen, nichtswürdigen, winselnden, heulenden Kröten hineinsperrte, als wenn man es darauf abgesehen habe, ihn zugrunde zu richten? »Sie, Mamsell, Sie«, wollte er sagen und sie dabei mit einem durchbohrenden Blicke ansehen, »wie dürfen Sie sich unterstehen?« »Der Kaffee ist fertig«, meldete der Hausknecht wieder, den Kopf über der Treppe zeigend, »und wenn Sie nicht gleich kommen, können Sie keinen mehr trinken.« »Keinen Kaffee trinken?« Der ganze Tag wäre ihm verloren gewesen, und rasch seine Reisemütze aufgreifend, stieg er mit schnellen, entschlossenen Schritten, die aber vorsichtiger wurden, als er die etwas steile Treppe erreichte, hinunter. Die Mamsell stand unten an der Treppe, und mit ihrem freundlichen Lächeln und einem verschämten Blicke die Augen niederschlagend, sie dachte wahrscheinlich des Moments, in dem sie einander gestern Abend zum letzten Male gesehen, sagte verbindlich, »Wünsche herzlich wohl geruht zu haben, und wollen Sie jetzt nicht gefälligst näher treten und Ihren Kaffee einnehmen?« »Wohl geruht zu haben? Nun auch noch Hohn zu alledem? Wohl zu ruhen zwischen 17 Hunden, ohne die Alte?« Das war zu arg, und jetzt sollte sie es bekommen. »Liebe Mamsell«, sagte der Kommerzienrat mit einer Stimme, der sich aber Rührung über das erlittene Unrecht beimischte und die deshalb viel weicher klang, als es überhaupt in seiner Absicht gelegen, »liebe Mamsell, ich möchte Sie sehr bitten.« »Ach, verehrtester Herr Mahlhuber«, unterbrach ihn aber die Mamsell rasch und fast ärgerlich. »Sie haben ja gar nicht um Entschuldigung zu bitten. Ich war ja eigentlich schuld daran.« »Um Entschuldigung bitten?« fragte der Kommerzienrat, dem in dem wärmeren Zimmer die Brille angelaufen war, indem er den Kopf niederbog, über die Gläser wegzusehen. »Um Entschuldigung bitten?« »Ich glaubte, Sie hätten sich lange zur Ruhe begeben. Und wagte deshalb.« »Ruh begeben«, wiederholte der Kommerzienrat und bog sich immer mehr herunter, den Ausdruck in der Wirtin Gesicht zu sehen. »Glauben Sie, verehrteste Mamsell, dass man sich überhaupt zur Ruh begeben kann, wenn man das ganze Zimmer voll Hunde hat?« »Voll Hunde, Herr Mahlhuber? Aber ich bitte Sie um Gottes Willen, wieso denn voll Hunde?« »Wenn man berechtigt ist«, sagte der Kommerzienrat, seinen Grimm jetzt an dem mehr zugänglichen Kaffee auszulassen, indem er zum Tisch trat, sich eine Tasse einschenkte und während des folgenden Gesprächs trank, »fast 1,5 Dutzend mit dem Beiwort voll zu belegen, so kann ich verantworten, was ich behaupte. Wollen Sie so freundlich sein und mir meine Rechnung geben?« 1,5 Dutzend Hunde? Aber bester Herr Mahlhuber, bitte, 2,15 Gulden macht das Ganze. 1,5 Dutzend Hunde? Wir haben nur einen einzigen kleinen jungen Pudel im Hause, den der Herr Postmeister vorige Woche erst mit von Bamberg gebracht hat. »Einen einzigen«, rief Herr Mahlhuber entrüstet, indem er das Geld für sein Abendessen und Nachtquartier auf den Tisch legte, »nennen Sie das einen einzigen?« »17, sage ich Ihnen«, 17 habe ich in dieser einen unglückseligen Nacht mit eigenen Händen unter meinem Bette vorgeholt und aus der Tür geworfen. Und die Alte ist vielleicht noch oben. 17 Hunde? Rief die Mamsell, das Geld erst überzählend und einsteckend und dann die Hände über dem Kopfe zusammenschlagend. 17 junge Hunde? Der Kommerzienrat nickte durch die Tasse Kaffee durch, die er gerade an den Lippen hielt. Aber wir haben nur einen einzigen im Hause, der allerdings immer da oben liegt und den ich gestern ganz vergessen hatte. Wollen Sie mir meine fünf Sinne und die schlaflose Nacht abstreiten? Rief der Reisende. Ach du mein Himmel, rief die Mamsell, der jetzt plötzlich ein Licht über das Ganze aufzugehen schien. Da ist die kleine Kröte immer wieder durch das eingeschnittene Loch ins Zimmer gekommen. Was für ein Loch? Rief der Kommerzienrat erschrocken. Was der Herr Postmeister hat oben in die Wand schneiden lassen, damit das kleine Tier die Stube nicht verunreinigen soll, wenn die Tür verschlossen wäre. Und Sie haben nur einen Hund? Nur einen einzigen in der Welt. Und da hätte ich die kleine infernalische Bestie 17 verschiedene Male zur Tür hinausgeworfen und jedes Mal hinter ihr abgeschlossen, während sie zu dem verdammten Loche wieder hereinkam? Die Mamsell wollte etwas darauf erwidern, als in dem Augenblick die heranpolternde Post und das fröhliche Blasen des Postillons sie abrief. Froh vielleicht, einem so unangenehmen Gespräch enthoben zu sein, sprang sie rasch hinaus, nach den neuen Passagieren zu sehen, ob sie vielleicht etwas verlangten. Und der Kommerzienrat hatte ebenfalls keinen Augenblick Zeit mehr zu verlieren, seine Passage und Überfracht zu bezahlen und einzusteigen. Wie er gerade von dem Hausknecht gefolgt, der seine Utensilien trug, aus der Tür treten wollte, saß der kleine Pudel ihm mitten im Wege und kratzte sich mit dem nur zu gut gekannten Winseln den wolligen Pelz. Der Kommerzienrat hob auch in der Tat schon den Fuß, die kleine Bestie wenigstens in etwas für die schlaflose Nacht auszuzahlen, aber seine angeborene Gutmütigkeit siegte. Tief aufseufzend umging er den sich wenig oder gar nicht um ihn bekümmernden Pudel, der seine Beschäftigung ruhig fortsetzte, und bestieg, ohne auch nur einen Blick zurückzuwerfen, den Postwagen. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Klaus Missfeld.